Okay, this morning I want to start a new series. Heute möchte ich mit einer neuen Serie beginnen. That is very powerful. Die sehr viel Kraft hat. And it is a move of God in the world right now. Es bewegt sich etwas in der Welt, diese von Gott eben. And it has been affecting our church in a positive way. Und es hat auch Auswirkungen, positive Auswirkungen auf unsere Gemeinde. For the last at least 4 years. Zumindest die letzten 4 Jahre schon. And if we fully grasp it, und wenn wir das voll erfassen, the biggest problem that we will face, dann wird das größte Problem sein, dem wir gegenüberstehen werden, we will never seem to have enough room for people. Dass wir einfach niemals genug Platz haben werden für die Leute. I can guarantee this. Und das kann ich wirklich garantieren. And the theme, as many of you already know, und das Thema ist, so wie es viele vielleicht schon wissen and have heard, und gehört and haben read books, und Bücher darüber gelesen haben, is called purpose-driven. Heißt also eine zweckgebundene Gemeinde. Now this is kind of hard to translate. Also es ist etwas schwierig zu übersetzen. We thought about it a lot. I'm going to put it on the beamer here. We're going to use Zweckbestimmung in German. Also wir werden im Deutschen den Begriff Zweck oder Bestimmung verwenden. Now this is not in concrete, so we can adjust the German in the next coming weeks. So wir können das in den folgenden Wochen noch ein wenig anpassen im Deutschen. So if you have suggestions, you can give them to me on a piece of paper after church. Also wenn ihr da Vorschläge habt, könnt ihr die nach dem Gottesdienst noch auf einem Stück Papier abgeben. But just bear with the German if it's not exactly. Aber auch wenn das jetzt im Deutschen nicht dasselbe ist oder exakt das trifft, dann the word that you think it should be. Wenn ihr glaubt, dass das anders heißen sollte. Okay, purpose-driven means this. Also zweckbestimmt bedeutet Folgendes. It means that we live according to the purposes of God. Es bedeutet, dass wir gemäß den Bestimmungen Gottes leben. And they motivate our life. Und dass die unsere Motivationen sind für unser Leben. Motivated by tradition, wir sind also nicht motiviert von der Tradition her, by personality, oder durch unsere Persönlichkeiten, by programs, durch Programme, maybe a goal, oder vielleicht durch ein Ziel, of the church, ein Ziel der Gemeinde, or by necessarily a theological direction, oder irgendwie durch eine theologische Ausrichtung oder eine Denomination. We are motivated by the purpose of God. Wir sind motiviert durch die Absicht Gottes. And purpose-driven means this. Und zweckorientiert bedeutet eben Folgendes. That a healthy church is a growing church. Eine gesunde Gemeinde ist eine wachsende Gemeinde. That we never need to focus on the growth of the church. Dass wir uns niemals auf das Wachstum der Gemeinde ausrichten müssen. That is not our focus. Oder konzentrieren müssen. Das ist nicht unser Fokus. Our focus is a healthy church. Unsere Ausrichtung ist eine gesunde Gemeinde. A healthy church will always grow. Eine gesunde Gemeinde wird immer wachsen. Growth is the effect. Das Wachstum ist die Auswirkung, not the cause, aber nicht die Ursache. But a healthy church, aber eine gesunde Gemeinde, is the result of living according to the purposes of God in a balanced way. Ist das Ergebnis einer Gemeinde, die gemäß der Bestimmtheit Gottes lebt, und zwar auf ausgeglichene Weise. How many people here have read Rick Warren's book, The Purpose-Driven Church? Wie viele haben denn das Buch von Rick Warren gelesen, Kirche mit Vision? Okay, we're looking at about 25% of us here. So vielleicht so 25%. I would recommend that everyone reads it. Ich empfehle, dass das wirklich jeder liest. Purpose driven. Gemeinde, die einen Zweck hat. I was given that book 7 years ago for my 40th birthday. Mir wurde das Buch vor 7 Jahren gegeben zum 40. Geburtstag. By Pastor Al Nutrioni from the Grace Church. Von Pastor Alan Nutrioni, der aus der Grace Church stammt. I put it on my bookshelf because it had such a nice color to it. Und ich habe es dann auf mein Bücherregal gestellt, weil es einfach so einen schönen Einband hat. And about a year later, my wife took it off the shelf and she started reading it. Und ein Jahr danach hat dann meine Frau dieses Buch zur Hand genommen und hat darin zu lesen begonnen. I think it might have been 2.5 years later. Oder vielleicht waren es zweieinhalb Jahre danach. Rob, und sie hat dann gesagt, Robert, you need to read this book. Du musst dieses Buch lesen. And I started reading it. Ich habe dann begonnen zu lesen. I only read the first part and I had a paradigm shift. Ich las nur den ersten Teil und das war für mich wie ein Wechsel in meinen Überzeugungen. Focus on the health of a church. Konzentriert auf die Gesundheit der Gemeinde. And it will grow. Und dann wird sie wachsen. Health comes from balance. Gesundheit kommt durch Ausgeglichenheit. Balancing the purposes of God in the church. Die Bestimmtheit Gottes in der Gemeinde auszugleichen. So I went right to work. Also bin ich gleich an die Arbeit gegangen. I thought, what are the purposes in our church? Und ich habe mich gefragt, welche Bestimmtheiten haben wir hier in der Gemeinde? And I came up with seven. Und ich habe dann sieben Ausrichtungen at that time. Damals für mich bestimmt. And some will remember this. Und manche werden sich daran erinnern. It was preaching, es ging da ums Predigen, prayer, Gebet, praise, Lobpreis, fellowship, Gemeinschaft, discipleship, Jüngerschaft, serving, Dienst and soul winning. Und Seelen gewinnen. And I started to balance these. Und ich habe begonnen, da einen Ausgleich darin zu suchen. And I started to find huge gaps. Und ich habe dann große Lücken entdeckt. I mean, I did it in a very transparent way. Ich habe das auf sehr durchsichtige Weise gemacht. And I asked myself, which one of the seven pillars is the strongest? Und ich habe mich dann gefragt, welche von diesen sieben Säulen ist am stärksten? At that time I was going soul winning on the street 4 to 5 nights a week. Zu dieser Zeit war ich 4 oder 5 Mal die Woche auf der Straße, um Seelen zu gewinnen. Corky Davy told me, Rob, you have the strongest street evangelism team I've ever seen in Europe. Corky Davy hat zu mir gesagt, ich habe bei dir das stärkste Evangelisationsteam gesehen in ganz Europa. That was a nice feeling when I heard that. Das war ja ein ganz nettes Gefühl für mich, als ich das hörte. To be out of balance, aber aus dem Gleichgewicht zu geraten, to focus on one or two or three of those purposes, sich auf 1, 2 oder auch nur 3 dieser Absichten zu fokussieren, to leave any one of them out, und auch nur eine davon auszulassen, even one, auch nur eine, is an imbalanced church, bedeutet, dass es eine nicht ausbalancierte Gemeinde ist. Is an imbalanced Christian. Ein nicht ausgeglichenes Christsein. And an imbalanced Christian or church is an unhealthy one. Und eine unausgeglichene Gemeinde oder ein unausgeglichenes Christsein ist nicht gesund. And they will not grow. Und das wird auch nicht Wachstum bringen. Well, I went into a 3-year process of strengthening what I thought was weak. Nun, ich habe dann 3 Jahre lang versucht, oder ich bin in einen Prozess eingetreten, das zu stärken, wovon ich dachte, dass es schwach sei. And this is where Discovery was born. Und da wurde eben Discovery kam auf die Bildfläche. Because I felt one of the weakest places in our church. Weil ich habe mir gedacht, einer der größten Schwachpunkte in der Gemeinde was fellowship. Ist die Gemeinschaft. That people were not really connecting with one another. Dass sich die Leute einfach nicht wirklich miteinander verbinden. You know, we come into the church and we have like a we socialize, we have a spirit, how could you say it? We spiritually socialize. Also wir kommen da in die Gemeinde und wir haben eine Art a spiritual social life. Ein sogenanntes geistliches Sozialleben. We love each other. Wir lieben einander. We greet each other. Wir grüßen uns. We shake each other's hands. Wir schütteln einander die Hände. We kiss each other. Wir küssen uns. But that's not fellowship. Aber das bedeutet es nicht, Gemeinschaft zu haben. That's just socializing with spiritual people. Das heißt einfach nur auf sozialer Ebene mit geistlichen Leuten zu kommunizieren. And I worked 3 years on Discovery. Und ich habe jetzt 3 Jahre lang an diesen Discovery-Klassen gearbeitet. I stepped out of Bible College. Habe aufgehört mit der Bibelschule. I told Pastor Dragon, you won't see me on the street that often. Ich habe dem Pastor Dragon gesagt, du wirst mich nicht mehr so oft auf der Straße finden jetzt. I'm working on the weakest pillar in our church. Ich arbeite an diesem Schwachpunkt in unserer Gemeinde. We focused on health. Wir haben uns konzentriert auf diese Gesundheit as a church, als Gemeinde. We can do this as individuals too. Aber auch als Individuen können wir das tun. Within 3 short years, und innerhalb dieser 3 kurzen Jahre, the attendance on Sunday went from 150 to over 300. Hat sich die Besucherfrequenz von 150 auf über 300 erhöht am Sonntag. Never focusing on growth. Niemals auf das Wachstum ausgerichtet sein. Just focusing on health. einfach auf Gesundheit ausgerichtet sein. Now this is where I'm going to need your help. Aber da brauche ich eure Hilfe. I've been thinking like this for 3 to 4 years now. Ich denke nun auf diese Weise seit 3 oder 4 Jahren. What would happen if all of us thought like this? Was würde passieren, wenn jeder von uns so dächte? I'm telling you, I'm telling you, I am telling you. Also ich sage euch, ich sage euch, ich sage euch wirklich. We will go into the thousands of people. Wir hätten tausende Leute. And they will not be from other churches. Und die kämen nicht von anderen Gemeinden. Maybe a few. Vielleicht ein paar. But we will reach people who have never been saved. Aber wir würden Leute erreichen, die niemals errettet wurden. And believers who have never been in a church. Und Gläubige, die niemals in einer Gemeinde waren. And believers who are not just unchurched, but de-churched. Und Leute, also Gläubige, die nicht ohne Gemeinde sind, sondern der Gemeinde wieder entfremdet wurden. Right, that means they have been burned out. Das heißt, sie waren ausgebrannt oder wurden ausgebrannt, hatten genug, waren krank von dem Christentum. And they are living on their own in the world system until Jesus blows the trumpet. Und leben auf sich selbst gestellt im Weltsystem, bis die Trompeten erschallen werden. The angel blows the trumpet. Der Engel. Okay. Die Engel werden die Trompeten blasen. Now I want to go to the to a PowerPoint presentation. Nun, ich möchte euch jetzt eine PowerPoint-Präsentation zeigen. It's not my style, but I want you to really see this. Es ist nicht unbedingt meine Art und Weise, aber ich möchte, dass ihr das seht. Okay, Acts chapter 13, verse 36. Also Apostelgeschichte 13, Vers 36. It says David served the purpose of God in his generation. Da heißt es also, David diente seinem Geschlecht oder den David seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hatte. Now I've edited this so it doesn't seem to flow perfectly, especially in the German. Ja, also da im Deutschen, ich habe das also ein wenig verändert und es scheint nicht solch ein. Taken unnecessary phrases out. Ja, ich habe da gewisse Stellen rausgenommen. Okay, David served the purpose of God in his generation. Aber David diente seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes. How many people want to serve the purpose of God in our generation? Wie viele Leute möchten dem Willen Gottes in unserer Generation dienen? How many people don't want to? You can be honest. Wie viele möchten das nicht? Ihr könnt schon ehrlich sein. No interest in serving God's purpose. Kein Interesse. Oh, okay. A couple of people put their heads up and they made a mistake. Your hands up. Okay. We want to serve God's purpose in our generation. Also wir wollen dem Willen Gottes in unserer Generation dienen. As Keith Green once said, we are responsible for this generation. So wie es der Keith Green einmal ausgedrückt hat, er hat gesagt, wir sind verantwortlich für unsere Generation. Now. Romans chapter 8 verse 28. Römer 8, 28. God causes all things to work together for good to those who love him. Also dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. How many people want all things to work for the good for them? Raise your hands. Wie viele Leute möchten, dass alle Dinge zum Guten zusammenwirken für sie? I mean, anything that you can possibly do or experience will work to the good. So alles Mögliche nur, was du nur tun kannst oder erleben kannst, dass das zum Guten zusammenwirkt. Raise your hands, both hands, your feet if you can. That's what I want in my life. Könnt beide Hände heben oder eure Füße, was auch immer. Das ist es, was ich in meinem Everything Leben möchte. Everything that happens is working for the good. Alles, was geschieht, wirkt zum Guten zusammen. How much better can it get than that? Ich meine, wie geht's denn dann noch besser? Wow. Look at the next part of the verse. To those who are called according to his purpose. Schaut euch den zweiten Teil des Verses an. Da heißt es, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Now the German word here is different. Nun, das deutsche Wort hier ist anders. Because the two Greek words are different. Weil die griechischen Worte unterschiedlich This sind. This is another message. Das ist eine andere Botschaft. One Greek word speaks of the desire of God's heart. Das eine griechische Wort drückt das Herzensverlangen Gottes aus. The other Greek word speaks of the decision of God's will. Und das andere griechische Wort spricht von der Entscheidung des Willens Gottes. And these two work together all through history. Und diese zwei wirken zusammen die gesamte Geschichte über. That's another message. Keep going. Oh, das ist eine andere Botschaft. In the coming weeks we'll talk about that. Wir werden in den kommenden Wochen dazu kommen. Purpose number one. Also der erste Wille Gottes. Yeah, that's good. The will of God. Der Wille Gottes. We've reduced this to five. Wir haben das jetzt auf fünf Punkte reduziert. I'm going to put the first three, prayer, praise and preaching, into one, worship. Ich habe die ersten drei Punkte, nämlich das Gebet, die Predigt und die Anbetung, in einem Punkt zusammengefasst, nämlich Anbetung. This is God's first purpose for us. Das ist Gottes erster Wille für uns. It is an exchange with God. Es ist ein Austausch mit Gott. It's not one way toward me. Not one way toward me. Es ist nicht eine einseitige Sache. It's not one way toward God. Nicht eine Richtung ausgerichtet nur auf Gott hin. It's a living personal fellowship with God. Es ist eine lebendige Gemeinschaft mit Gott. I am in an exchange with God. Ich habe einen Austausch mit Gott. I'm walking with God like Noah walked. Ich gehe mit Gott, so wie es Noah tat. I'm walking with God like Abraham walked with him. So wie es Abraham tat. He is my father. Er ist mein Vater. And I live a life of worship. Und ich lebe ein Leben des Anbetens. All day long. Den ganzen Tag über. And then it culminates when we come together for worship. Und das findet seinen Höhepunkt sozusagen, wenn wir zusammenkommen, um gemeinsam anzubeten. Because in Ephesians it says that the fullness of Christ dwells in the body. Weil im Epheserbrief lesen wir, dass die Fülle Gottes im Leib vorhanden ist. Second purpose. Nun der zweite Wille Gottes. Oder? Fellowship. Zweite Bestimmtheit, die Gemeinschaft. Now I have always thought we were very strong on worship. Ich habe mir immer gedacht, dass wir sehr stark sind, was die Anbetung betrifft. From the very beginning of our church. Von allen ersten Anfängen unserer Gemeinde. My philosophy has been. Meine Philosophie war folgende. The Sunday service. Der Sonntagsgottesdienst should be like a wedding. Sollte wie eine Hochzeit sein. It should be an experience every Sunday. Sollte jeden Sonntag ein Erlebnis sein. We should put all of our effort. Wir sollten alle unsere Anstrengungen into removing distractions. Dahingehend richten, dass wir alle Ablenkungen wegtun. We think of everything. Wir denken an alles. So that the presence of God can be enjoyed and celebrated. So dass die Gegenwart Gottes genossen werden kann und gefeiert werden kann. We are still working on it. Wir arbeiten noch immer daran. I need your help. Und ich brauche da eure Hilfe. Are the speakers okay? Sind die Lautsprecher in Ordnung? Are they too loud? Sind sie zu laut? Too quiet? Zu leise? We need your input. Wir brauchen da euren Anteil. So that our worship is the best worship that it can be. So dass unsere Anbetung zur besten Anbetung wird, die nur möglich two, ist. Punkt 2. Fellowship. Gemeinschaft. Fellowship is an intimate exchange, not with God. Gemeinschaft bedeutet sehr persönlicher Austausch, nicht mit Gott, but with God's people. Aber mit den Leuten Gottes. An exchange. Ein Austausch. A bearing of one another's burden. Die Lasten einander tragend. This cannot happen after service. Das kann nicht nach dem Gottesdienst geschehen. It's too loud. There's too many people. Das ist zu laut, zu viele Leute. We have found that in discovery. Wir haben herausgefunden, dass in den Discovery Klassen, as we have crossed over the walls and through the walls of people, wie wir da eben die diversen Mauern der Leute übersprungen haben, we have entered into genuine fellowship. Dass wir da dann wirkliche Begegnungen hatten. At the couples night in. Oder bei den couples nights. We have broken through the superficial barriers. Da haben wir diese oberflächlichen oder künstlichen Barrieren überwunden. And in a place of privacy and security. Und an einem Ort, der sehr privat ist und sehr sicher. People have opened up. Haben sich die Leute geöffnet. And we have wept together. Und wir haben gemeinsam geweint. We have laughed together. Gemeinsam gelacht. We have prayed together. Gemeinsam gebetet. About the most important things in our life. Über die wichtigsten Dinge unseres Lebens. That's fellowship. Das ist Gemeinschaft. That's purpose number two. Das ist die zweite Bestimmtheit. Purpose number three. Der dritte Punkt des Willens Gottes. Discipleship. Jüngerschaft. Now, if someone could redo this PowerPoint for me. Also wenn jemand für mich diese PowerPoint Präsentation machen könnte. You're very welcome. Also nochmals quasi gestalten könnte, er ist sehr herzlich eingeladen. I would put a person and God. Also wenn ich es nochmal tun könnte, ich würde da eine Person hernehmen und Gott. In the first one I would put an arrow pointing to God and pointing to man. Und beim ersten Bild gäbe es einen Pfeil hinauf zu Gott und einen Pfeil hinunter zum Menschen. Pointing both one arrow with two heads on it. Also einen Pfeil mit zwei Spitzen. Exchange. Austausch. In the fellowship I would put that same arrow between believers. Und bei der Gemeinschaft würde ich denselben Pfeil zwischen den Gläubigen haben. Exchange. Austausch. But discipleship I would have two arrows. Aber bei Jüngerschaft hätte ich zwei Pfeile. Each with one head. Und jeder hätte einen Kopf. I would have one pointing from one person to another. So eine Spitze würde von einem zum anderen zeigen. And the other pointing from another person to me. Und die andere Spitze von einer anderen Person zu mir. Do you get it? There's an arrow pointing away from me to another person. Also ein Pfeil, der auf eine andere Person gerichtet ist, and one weg von pointing mir. To me. Und ein anderer Pfeil, der auf mich herzielt. It's a one-way thing. Das ist eine Sache, die in eine Richtung geht. Means I'm being mentored. Das heißt, ich werde da von einem Mentor betreut. Someone is sharing with me the deepest secrets of the kingdom of God. Jemand teilt mir die allertiefsten Geheimnisse des Königreichs Gottes mit. They are saving me time and energy. Und dieser Mensch teilt mit mir seine Zeit und seine Energie. And a lifetime of mistakes. Und ein Leben lang auch Fehler. This is discipleship. Das bedeutet es, Jüngerschaft zu haben. Why should I learn strictly from my own failures? Warum sollte ich nur von meinen eigenen Fehlern lernen? When I can learn from the failures of others. Wenn ich auch von den Fehlern anderer lernen kann. And save myself countless tears. Und mir einfach unzählige Tränen ersparen and könnte. Frustration und Frustrationen. And a loss of time. Und eine Menge Zeitverlust. This is discipleship. Das bedeutet es, Jüngerschaft This is zu purpose haben. Number three. Das ist der dritte Wille Gottes für uns. Purpose number four. Nun der vierte Punkt, Ministry. Dienst. Now, if I could illustrate this with the arrows, wenn ich das mit den Pfeilen illustrieren könnte, I think I would have three arrows, ich denke, ich hätte dann drei Pfeile, all with one head, alle eine Richtung, eine all Spitze, three pointing away from me. Und alle drei, die von mir weg zeigten. Ministry. Dienst. I am serving the body. Ich diene dem Leib. It's not discipleship where I'm giving someone the secrets of my life. Das ist nicht so wie bei der Jüngerschaft, wo ich meine Geheimnisse jemand anderen mitteile. My life with God. Mein Leben mit Gott. It's ministry. Es ist ein Dienst. I am serving the body. Ich diene dem Leib. I'm at the book table. Ich stehe beim Büchertisch. I'm at the buffet. Ich stehe beim Buffet. I'm on the worship team. Ich bin beim Anbetungsteam dabei. I'm an usher. Ich bin einer der Ordner. I'm in the Sunday school. Ich arbeite in der Sonntagsschule I'm in mit. The nursery. Ich bin bei den Kleinen hinten in der Whatever I Krippe. Do, was immer ich I'm auch on the mache. Camera. Ich bin da hinten bei der Kamera. I'm on the sound crew. Oder beim Soundteam. I'm on the Beamer team. Oder beim Team des Beamers. I stack chairs. Oder ich staple die Sessel. I clean the building. Ich reinige das Haus. I welcome people. Ich begrüße die Leute. I have a ministry. Ich habe einen Dienst. I pick up people. Ich hole Leute ab and bring them to church. Und bringe sie in die Gemeinde. I watch the kids on the terrace. Ich beobachte die Kinder auf der Terrasse. Ministry. Dienst. Arrows pointing away from me. Pfeile, die von mir weg zeigen. And number five, und Punkt 5. Mission. Mission. Now, the first four nun die ersten vier are in progression. Das sind solche, die in Wachstum sich befinden. You go from worship, also das heißt, du beginnst von der Anbetung, to fellowship, dann hin zur Gemeinschaft, to discipleship, zur Jüngerschaft, to ministry, und dann zum Dienst. If you don't have worship, also wenn du keine Anbetung hast, you have nothing to fellowship about. Dann hast du auch nichts, worüber du Gemeinschaft haben kannst. And if you don't have fellowship, und wenn du keine Gemeinschaft hast, you have nothing to share with someone else. Dann hast du auch nichts, das du jemand anderen mitteilen kannst. That's worth sharing. Das ist wert, wäre eben mitgeteilt zu werden. And if you are not a disciple, und wenn du kein Jünger bist, I mean, I guess you could do forms of ministry. Nun, ich denke, du könntest gewisse Arten des Dienstes erledigen. Here it is, in a secondary sense. Aber quasi auf eine andere Art und Weise. Oder? But you will not find your primary ministry from the Lord. Aber du wirst deinen ersten Dienst vom Herrn nicht entdecken. We all have primary and secondary ministries. Wir haben also sozusagen Hauptanliegen oder Dienste und solche, die erst an zweiter Stelle kommen. You can enter into a secondary ministry the day after you come into the church. Man kann in einen sekundären Dienst eintreten am zweiten Tag, an dem man in die Gemeinde kommt. You will not find your primary, aber deinen Hauptdienst wirst du nicht finden from the Lord, vom Herrn eben, unless you are a disciple. Bis du ein Jünger bist. Now, the fifth one is not in progression. Nun, der fünfte Punkt ist damit jetzt nicht verbunden. This fifth one cannot even really be described with arrows. Und dieser fünfte Punkt kann auch nicht wirklich mit Pfeilen dargestellt werden. Maybe with a hand. Vielleicht mit einer Hand. That says, come this way. Die sagt, komm diese Richtung. Our mission is fourfold. Unsere Mission ist vierfach. And our mission has to do with the four first purposes. Und unsere Mission hat mit den ersten vier Punkten zu tun. Our mission begins the day that I begin worship with God. Unsere Mission beginnt an dem Tag, wo ich Gott anzubeten beginne. I was a missionary from the moment I got saved. Ich war ein Missionar vom Moment an meiner Errettung. I shared Christ with more people in the first 2 months of my salvation. Ich habe in den ersten 2 Monaten meiner Errettung mehr Leuten von Jesus Christus erzählt, than I could probably write down. Als ich vielleicht auch nur niederschreiben könnte. I was out of my mind. Ich war da wirklich verrückt damals. With excitement. Und wirklich gespannt darin. I knew nothing about fellowship. Ich habe nichts gewusst von Gemeinschaft haben. I didn't even know another Christian. Ich kannte ja nicht einmal einen anderen Christen. I thought I was the only one. Ich habe mir gedacht, ich bin der Einzige. I knew nothing about discipleship. Ich habe nichts gewusst über Jüngerschaft. Nothing about ministry. Nichts über den Dienst. I just knew one thing. Ich habe nur eines gewusst. I was blind and now I see. Ich war blind und jetzt sehe ich. And that's all I need to know. Und das ist das, was ich brauche. And that's what I told everybody. Und das habe ich einfach jedem erzählt. Until they couldn't stand me anymore. Bis sie mich nicht mehr ausgehalten haben. But some got saved. Aber einige wurden errettet. Now, watch this. Also beachtet das. Our CEG mission statement. Unser Mission Statement in der CEG. Now this puts goosebumps down my back. Und da kriege ich wirklich Gänsehaut. Serving the purpose of God in our generation with joy. Unsere Bestimmung, dem Willen Gottes in unserer Zeit mit Freude dienen. How do you like that? What is the mission of your church? Welche Ausrichtung, welches Mission Statement hat eure Gemeinde? You go to CEG, what's it all about? Du gehst in die CEG, worum geht's denn da? I'm so glad you asked me that question. Ich bin so froh, dass du mich da gefragt hast. Our purpose is to serve the purpose of God. Unsere Bestimmung ist es, dem Willen Gottes zu dienen. In our generation. In unserer Generation. With joy. In unserer Zeit, mit Freude. I couldn't think of a nicer mission statement for us. Also ich könnte mir kein schöneres Mission Statement für uns vorstellen. I just have to look at it and I just am so excited. Ich muss das anschauen und bin da wirklich ganz, ganz aufgeregt dabei. Now, I'll give you 4 things before we close. Nun 4 Dinge, bevor wir abschließen. 4 aspects of the mission. 4 Aspekte der Mission. Number one. Punkt 1. Invite people to worship God. Ladet die Leute dazu ein, Gott anzubeten. This can be your first day in the church. Das könnte dein erster Tag hier in der Gemeinde sein. and you are on a mission. Und du bist schon in dieser Mission. If God, if you are in an exchange with God. Wenn du einen Austausch mit Gott hast. I mean a real one. Ich meine einen wirklichen Austausch. I mean you've been born again and you know when God speaks to you and it's wonderful. Also du bist ein wiedergeborener Christ und du weißt, wann Gott zu dir spricht. Das ist einfach wunderbar. Here's the first aspect of your mission. Da kommt nun der erste Aspekt deiner Mission. Invite people. Lade Leute ein. Invite them to church. Lade sie zur Gemeinde ein. We work very hard and we're going to work even harder. Wir arbeiten hier sehr, sehr schwer und wir werden es noch mehr tun. That everything we do in this church, so dass alles, was in dieser Gemeinde geschieht, will give you the confidence to invite someone to this church. Dir einfach das Vertrauen schenkt, Leute in die Gemeinde einzuladen. The food we serve, das Essen, das hier the books you can buy, angeboten wird, die Bücher, die angeboten every werden. Aspect. Jeder Aspekt. And if you see something we can do better, und wenn du etwas siehst, was wir besser tun könnten, without complaining or being negative, ohne sich darüber zu beklagen oder negativ zu sein, let us know. Bitte dann lass uns das wissen. Say, you know what, the sign should be a little over there. It would be more visible. Also wenn es da heißt, zum Beispiel dieses Zeichen, das sollte weiter da drüben sein, das wäre einfach sichtbarer. Great, thank you for saying that. Ja, großartig, danke, dass du uns das we gesagt want hast. This church, wir möchten, dass diese Gemeinde, I want this church to be such, ich möchte, dass diese Gemeinde eine folgende ist. That if you happen to meet the president of this country, dass wenn du zufälligerweise den Präsidenten dieses Landes triffst, on a Straßenbahn, auf der Straßenbahn vielleicht, you would have no problem, dass du dann kein Problem saying, hättest, please, please, zu sagen, come to one service, bitte, bitte, kommen Sie zu einem Gottesdienst, einen Gottesdienst. And I want the service to be like this, und ich möchte, dass der Gottesdienst so aussieht, that if the president comes in, wenn hier der Bundespräsident reinkommt, he would say, dass er dann sagen würde, this is the future of our country. Das ist die Zukunft unseres Landes. What is happening here? Was geschieht hier? How did you produce this? Wie habt ihr das gemacht? There's love. Da ist Liebe. Honor. Da ist Ehre. Respect. Everything in this room. Alles in diesem Raum. Is what our country needs. Ist hier, was unser Land braucht. Would you help me with that? Wollt ihr mir dabei helfen? I need your help. Ich brauche eure Hilfe. Number two. Punkt 2. Introduce people. Stellt Leute vor, into fellowship. Und zwar in der Gemeinschaft. Introduce people to fellowship. Stellt die Leute oder yeah, to each other. Also stellt die Leute einander vor für exactly. Die Gemeinschaft. How many people here have been introduced to somebody by me at the door? Wie viele hier wurden von mir jemand anderen vorgestellt, hier thank bei der Tür? You. I do that on purpose. Ich mache das absichtlich. And it's not like, 'cause I'm a nice guy. Es ist nicht, ich mache das nicht, weil ich so ein netter Mensch bin. I am a nice guy. Ich meine, ich bin ein netter Mensch. That's on purpose. Nein, das ist Absicht. When I'm talking to someone goes by, I stop them and say, have you met Thomas here? Also, wenn ich mit jemand spreche und es geht jemand vorbei, sage ich, höre ich ihn, also halte ich ihn und sage, hast du den Thomas schon kennengelernt? Our natural man doesn't want a fellowship. Aber in unserer natürlichen Gesinnung möchten wir diese Gemeinschaft nicht. He's afraid. Der hat da Angst, unser natürlicher Mensch. All of us have been wounded. Alle von uns wurden ja verletzt. And we need to introduce people to each other. Und wir müssen die Leute gegenseitig vorstellen. Come on, meet the pastor. Komm, no, schau, dass du no, den Pastor no, triffst. Come on, he's na, a nice guy. Komm, der ist nett. No, I'm afraid of him. Nein, ich habe Angst vor dem. I'm telling you, he's a wonderful guy. Na, ich sag dir, er ist ein ganz ein wunderbarer Mensch. Come and meet the pastor. Komm, triff den, kenn den Pastor people kennen. To people. Also die Leute sich gegenseitig vorstellen. Have you met my wife? Hast du schon meine Frau kennengelernt? Have you met one, this is one of the elders in the church. Schau, da ist einer der Ältesten in der Gemeinde. Have you met this little boy here? He's a wonderful kid. Komm, hast du diesen kleinen Jungen schon kennengelernt? Das ist ein ganz wunderbarer Introducing Buch. People to people. Also die Leute gegenseitig vorstellen. That's what discovery is all about. Darum geht's in Discovery. That's what the couples night in is all about. Darum geht's auch bei diesen Abenden für die Ehepaare. Number three. Punkt 3. Encourage people. Ermutigt Leute into discipleship. Für die Jüngerschaft. Encourage them. Ermutigt sie. Point the way. Point the way. Zeigt den Weg auf. Say this way. You would love this. Sag zum Beispiel dorthin, schau, du wirst das mögen. Have you ever taken a Bible school class? Wart ihr schon jemals in einer Bibelschulklasse? I noticed you in that conversation and I noticed how that person was just talking over you. Also ich habe gesehen, wie du da mit diesem Menschen gesprochen hast und ich habe gesehen, wie der einfach über dich da drüber geredet hat. Church history would be great for you. Die Kirchengeschichte, das wäre super für dich. You need to learn. Du musst lernen. Draw near. Also nähere dich dieser Sache. There's a lot more to know than you know. Es gibt noch vieles zu kennen, was du gar nicht kennst. Take discovery. Schreibe dich für die Discovery-Karte ein. Discovery is a mix of fellowship and discipleship. Discovery ist eine Mischung aus Gemeinschaft haben und Jüngerschaft. I am teaching in discovery the very secrets of this church. Ich lehre in den Discovery-Klassen die wirklichen Geheimnisse dieser Gemeinde. The mysteries of God that make this work. Die Geheimnisse Gottes, die das zum Arbeiten bringen. I'm taking people with me in the pulpit. Ich nehme die Leute damit mir in die Kanzel sozusagen. Helping them to understand. Und hilf ihnen zu verstehen. What is behind the messages? Zu verstehen, was hinter den Botschaften ist. Where is the point of reference? Wo ist der Bezugspunkt? What's the frame of reference? Welchen Bezugsrahmen haben wir? Festus said to me. Der Festus hat zu mir gesagt. He said, I've been in this church 2 years. Ich bin jetzt 2 Jahre in dieser Gemeinde. He said this 2 years ago. Hat das vor 2 Jahren gesagt. He said, and until I was in discovery. Aber bis ich in der Discovery-Klasse war. I finally saw why. I finally saw the thread going through all the messages. Also erst bis ich in die Discovery Klasse gegangen bin, habe ich den roten Faden durch all die Botschaften entdeckt. Encourage people to be learners. Ermutigt die Leute, dass sie Lernende sind. To be mentored. Dass sie sich einen Mentor suchen. To go to a men's meeting. Dass sie zum Beispiel zu einem Männertreffen gehen. A women's meeting. Oder ein Frauentreffen besuchen. So don't force them. Zwingt sie nicht dazu. Encourage them. Ermutigt sie. Kindly. Auf sanfte Weise. And number 4 will close. Und Punkt 4, mit dem schließen wir ab. Involve people in ministry. Involviert die Leute im Dienst. Don't underestimate this. Unterschätzt das nicht. When we are doing something for the Lord, wenn wir etwas für den Herrn tun, we become territorial. Dann werden wir Gebietsbesetzende. We settle down in something that God has given us to do. Wir setzen uns da fest in etwas, was Gott uns zu tun gegeben hat. And then we protect it. Und dann beschützen wir das. Like a dog eating food. So wie ein Hund, der gerade frisst. And we don't want anyone coming into our little world. Und wir möchten nicht, dass dann irgendjemand da in unsere kleine Welt eintritt. That's wrong. Das ist falsch. We need to involve people. Wir müssen die Leute involvieren. As you noticed this morning in the worship, so wie euch heute vielleicht aufgefallen ist bei der Lobpreis, there was a young, good-looking man standing next to me. Da stand ein sehr gut aussehender junger Mann neben mir. He's already married, so. Aber er ist schon verheiratet, also. And I am training him to sing the harmony in the worship. Und ich bilde ihn dazu aus, hier die Harmonien zu singen im Anbetungsteam. Involving people. In die Leute involvieren. Involving people. Einführen in Dinge. Hey, I'm having a great time. Would you like to have a great time with me? Du, ich habe da wunderbare Zeit verbracht. Möchtest du auch wunderbare Zeit verbringen involving mit mir? People. Die Leute involvieren. And I'll just close with this. It's easy to be a Rambo with a ministry. Nun, ich möchte mit Folgendem abschließen. Es ist einfach, wie ein Rambo vorzugehen in einem Dienst. It's easy. Das ist einfach. But that needs to die. Aber das bedeutet es zu sterben. We need to involve people with what we're doing. Wir müssen Leute hineinführen in diese Dinge, die wir tun. If we do these 4, wenn wir diese 4 Punkte ausführen, I can guarantee you, dann kann ich euch garantieren, our biggest problem, dann wird unser größtes Problem sein, trying to figure out where to fit the people. Dann wird unser größtes Problem sein, sich zu überlegen, wo wir die Leute hin tun. But we'll fit them, don't worry. Aber wir werden sie schon unterbringen, we have keine a lot Sorge. Of good businessmen who are working on that right now. Wir haben eine Menge gute Geschäftsleute, die sich damit schon beschäftigen jetzt. I believe that we that this church within 5 years. Also ich glaube, dass diese Gemeinde innerhalb von 5 Jahren and not by focusing on it, und zwar nicht indem sie darauf ausgerichtet ist, but by taking the focus off of it, sondern indem man den Fokus von dieser Sache wegnimmt, we will have a problem where to put 700 people within 5 years. Dass wir ein Problem haben werden innerhalb dieser nächsten 5 Jahre, wo wir 700 Leute hinstecken werden. But in the near future, I want to show you a building project that the Romanian church did. Aber in den nächsten Jahren werde ich euch von einem Gebäudeprojekt etwas erzählen, das die rumänische Gemeinde gemacht hat. In the near future. Also in der nahen Zukunft, in der nächsten Zeit. Unbelievable what they did. Es ist unglaublich, was die gemacht haben. Well, anyway, with that, aber mit diesen Gedanken, this is what it means to be purpose-driven. Das bedeutet es, eine Gemeinde mit Vision zu sein. We need to do it as individuals, wir müssen das als Individuen tun and as a church. Und auch als Gemeinde. If we walk like this, wenn wir so vorangehen, we will be so healthy, dann werden wir so gesund sein, that growth will be the effect, dass Wachstum die Auswirkung davon sein wird. Individually, für jeden Einzelnen and as a church. Und auch als Gemeinde. So let's pray. Also beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you this morning, danke heute, for all the wonderful people that are here, für all die wunderbaren Leute, die da sind, and the special people that you've called to be a part of this church. Und die besonderen Leute, die du dazu berufen hast, Teil dieser Gemeinde zu sein. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist heute jemand da. And you have never worshipped God. Und du hast Gott niemals angebetet. You've never had an exchange with God. Du hattest niemals diesen Austausch mit Gott. You've never heard from God. Du hast noch nie von Gott gehört. I'd like to pray for you this morning. Ich möchte heute für dich beten. And I'd like to invite you, und ich möchte dich einladen, to receive Jesus Christ, Jesus Christus aufzunehmen, as your Lord, als deinen Herrn and personal Savior. Und persönlichen Erretter. Pray with me. Bete mit mir. God in heaven, Gott im Himmel, forgive my sin, vergib mir die Sünde, through Jesus Christ, durch Jesus Christus, the Lamb of God, dem Lamm Gottes. Come into my life. Komm in mein Leben. And open my eyes. Und öffne mir die Augen. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. The Bible says that, die Bibel sagt, Jesus knocks on the door. Dass Jesus an die Tür klopft. If anyone opens the door, und wenn jemand diese Tür öffnet, the Lord said, I will enter. Dann sagt der Herr, dann werde ich eintreten. And I will have fellowship with them and they with me. Und ich werde mit ihnen Gemeinschaft haben und sie mit mir. Say, Lord, sag einfach, Herr, vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.